Abschnitt 25 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Salzburg ist die Hauptstadt. Ein Knabe führt seine blinde Großmutter über die Straße. Von Zeit zu Zeit macht er sich den Spaß, auszurufen: Hier ist ein Graben, Großmutter. Oder: Eine Pfütze, Großmutter, hüpf drüber. Ein Fremder beobachtet das. Schämst du dich nicht, die alte blinde Frau so zum Narren zu halten? Aber der Knabe gibt zur Antwort: Meine Großmutter ist meine. Ich kann sie hupfen lassen, wie ich will. Anekdote: Meine Großmutter, nein, ich sollte sie doch nicht beschimpfen. Sie war gewiss eine seelensgute Frau. Sie hat für ihr Geld alle meine Brüder studieren lassen und hätte auch mein Studium bezahlt, wenn nicht. Es war so: Ich saß zu Hause, ein Tertianer, und lernte Geographie. Die im österreichischen Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Ich hatte die Heimatkunde vor mir auf dem Tisch, die Arme aufgestützt, mein Kinn in den flachen Händen, Klammer auf, so etwas vergisst man nicht, Klammer zu, und studierte das Herzogtum Salzburg. Es begann auf der rechten Seite des Buches. Der Professor hatte gestern bei Kinzel zu prüfen aufgehört, morgen konnte ich als Erster aufgerufen werden. Neben dem Tisch saß Großmama und strickte. Ich lernte. Das Herzogtum Salzburg hat einen Flächeninhalt von 7.153 Quadratkilometern und 192.760 Einwohner. Die Bevölkerung besteht fast ausschließlich aus Deutschen. Sie ernährt sich zumeist von Ackerbau und Viehzucht, in manchen Gebieten auch von Salzgewinnung. In den Städten ist die Industrie bedeutend. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Ein leichtes Brummen ließ sich hören. Eine Fliege? Ich sah keine Fliege. Vielleicht war es mir nur so vorgekommen, dass etwas gebrummt habe. Eine akustische Täuschung. Die Großmutter saß da, ganz Güte und Freundlichkeit und Strickstrumpf. Sicher hatte ich mich getäuscht. Ich schaute wieder in mein Buch, um weiterzulernen. Wo war ich stehen geblieben? Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Mach keine Witze und lern, sagte meine Großmutter in ihrem Ton, der ganz Güte und Fürsorge war. Ich sah verständnislos auf. Sie aber bemerkte den interrogativen Blick nicht. Sie strickte. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg, wiederholte ich. Du sollst keine Witze machen und lernen. Es war noch immer kein Groll in ihrer Stimme, es war nur ein freundlicher Rat, den sie mir gab, eben der Rat, keine Witze zu machen und zu lernen. Ich lerne doch. Gut, gut, mein Kind. Trotzig über diesen Gleichmut, ganz im Bewusstsein meines Rechtes, wiederholte ich, möglicherweise etwas lauter, als es die Weisheit, dass Salzburg die Hauptstadt von Salzburg sei, erfordert hätte, den Satz. Vielleicht hätte ich ihn überhaupt nicht wiederholen müssen, es war doch wohl meine Schuld. Jedoch, ich habe schon gesagt, ich will mich weder mit Selbstvorwürfen noch mit Verteidigungsreden plagen. Der Leser soll unbeeinflusst entscheiden. Großmama sagte: Du wirst ein paar Ohrfeigen bekommen, wenn du nicht aufhörst, Dummheiten zu reden. Ich knautschte. Ich rede doch keine Dummheiten. Ich lerne doch, was im Buche steht. Bestimmt. Gerechtigkeit in jedem Akzent sprach sie darauf: Wenn du lernst, was im Buch steht, so werde ich nichts reden. Aha, jetzt hatte ich sie. Wir werden sehen, ob sie ihr Wort halten wird, nichts zu reden, wenn ich das lernen werde, was im Buche steht. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzb. Und schon hatte ich eine Ohrfeige. Der Leser erinnert sich, dass ich Tertianer war. Ein Tertianer lässt sich nicht ohne weiteres ohrfeigen, am allerwenigsten wegen einer wissenschaftlich erwiesenen Wahrheit, die er schwarz auf weiß vor sich hat. Ich stampfte auf und brüllte. Aber die Großmutter schrie jetzt auch. Das Garn war gerissen, ebenso ihre Geduld. Meine Mutter kam herein und gab mir, einem Tertianer bitte, eine Ohrfeige. Urteilsbegründung: Warum ärgerst du die Großmama? Hu, ich ärgere sie nicht, hu. Klammer auf, das Hu soll das Weinen nachahmen, das ich nachahmte, Klammer zu. Hu, ich lerne nur, was im Buche steht, hu. Und die Großmama sagt, ich mache Witze. Blödheiten redet er, statt zu lernen, zwischenrief die Großmutter in mein Plädoyer. Hu, nur was im Buche steht, hu. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg und solchen Unsinn, sagt er. Hu, hu, machte ich jetzt, denn ich hatte eben die zweite Ohrfeige von meiner Mutter bekommen. Hu, hu, da steht doch das Salzburg. Wo steht das, sagte Mama, hob die rechte Hand in die Höhe und lenkte ihre Augen in das Buch. Was stand dort? Dort stand wirklich das Salzburg. Pause. Mutterl, sagte meine Mutter zu der ihren, dort steht wirklich. Was steht dort? Dass Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist. Sehr gut, kreischte die Großmutter, sehr gut. Sie war ganz außer sich. Sehr gut. So wütend hatte ich sie noch nie gesehen. So, steht das dort? Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg? Was steht noch darin? Prag ist die Hauptstadt von Prag, Böhmen ist die Hauptstadt von Böhmen, Wien ist die Hauptstadt von Wien. Aber Mutterl, wenn wirklich. Dann braucht er das nicht zu lernen, das kann er sowieso. Jungbunzlau ist die Hauptstadt von Jungbunzlau, Afrika ist die Hauptstadt von Afrika, Deutschland ist die Hauptstadt von Deutschland. Steht das auch darin? Dann braucht er nicht zu studieren. Sie packte, die sparsame wirtschaftliche Großmama, die Heimatkunde und warf sie aus dem Fenster. Nicht einen Neukreuzer geb ich für sein Studium her, so wahr ich leb. Pilsen ist die Hauptstadt von Pilsen, sehr gut. Beruhigungsversuche blieben vergeblich. Großmama hatte einen Paroxysmus erfasst. Sie war aufgesprungen und tanzte vor einer imaginären Landkarte umher, mit ausgestreckten Armen, in der linken Hand den Strumpf, in der rechten die Stricknadel, behauptete sie, Brünn sei die Hauptstadt von Brünn, Salzburg sei die Hauptstadt von Salzburg, Österreich die Hauptstadt von Österreich, Frau Porges die Hauptstadt von Frau Porges, Amerika die Hauptstadt von Amerika, Berlin die Hauptstadt von Berlin und schrie, bis Babitz von ihr zur Hauptstadt von Babitz erklärt worden war. Am Tage nach jener Disputation zwischen meiner Großmutter und mir ging der Professor, wie immer zu Beginn des Unterrichts, die Bankreihen durch, um zu kontrollieren, ob jeder sein Geographieheft und die Heimatkunde ordentlich vor sich liegen habe. Auch ich hatte mein Heft und mein Lehrbuch auf dem Pult, das letztere sogar in schönes blaues Papier eingeschlagen. Leider kam dem Professor das Buch etwas zu dick vor und er nahm es in die Hand. Da erkannte er, dass es die französische Chrestomathie war. »Wo haben Sie die Heimatkunde?« »Ich habe sie vergessen. Ich konnte ihm doch nicht sagen, dass meine Großmutter sie aus dem Fenster geschmissen habe.« »Na, das macht nichts«, bemerkte er mit seiner heimtückischen Freundlichkeit. »Vielleicht haben Sie die Heimatkunde im Kopf. Dann brauchen Sie ja kein Buch. Kommen Sie heraus.« Wahrscheinlich wäre ich auch gerufen worden, wenn ich mein Lehrbuch besessen hätte. denn die Prüfung hatte ja in der vorigen Stunde bei Kinzel aufgehört. Jedenfalls aber hat der Fenstersturz der Heimatkunde mein Schicksal beschleunigt. Was wissen Sie über Salzburg? Das Herzogtum Salzburg, begann ich, hat einen Flächeninhalt von 7.153 Quadratkilometern und 192.760 Einwohner. Die Bevölkerung besteht fast ausschließlich aus Deutschen. Sie ernährt sich zumeist von Ackerbau und Viehzucht, in manchen Gegenden auch von Salzgewinnung. In den Städten ist die Industrie bedeutend, die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Weiter, sagte der Professor. Ich wiederholte den letzten Satz nachdenklich, als ob ich mich an die Fortsetzung erinnern wolle. Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg. Das haben wir schon zweimal gehört, dass Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist. Das ist doch selbstverständlich. Da riss mir die Geduld. Meiner Großmutter war gestern diese Tatsache so absonderlich erschienen, dass sie darüber einen Tobsuchtsanfall bekommen hatte, und jetzt sollte es auf einmal selbstverständlich sein. Das ist gar nicht selbstverständlich, schrie ich mit krebsrotem Kopf. »Wieso ist das nicht selbstverständlich?«, fragte der Professor ganz starr über meine Frechheit. »Fragen Sie die Großmutter.« Er schleifte mich zum Direktor. Ich wurde aus der Schule ausgeschlossen und nie mehr habe ich etwas gelernt. Ich weiß nicht viel, aber was ich weiß, weiß ich bestimmt. So zum Beispiel die Tatsache, dass Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist. Ende von Abschnitt 25. Gelesen von Klaus Missfeld.